Willkommen zur Reihe vor 50 Jahren. Mit Albert Camus haben wir heute den Literaturnobelpreisträger von 1957 im Programm. Geehrt wurde der französische Existenzialist für La Chute. Das Hörspiel, eine Bearbeitung des Romans, wird getragen von der Stimme des bekannten Rezitators Gerd Westphal. Produziert 1957 beim Südwestfunk. Hören Sie nun Der Fall von Albert Camus. Darf ich es wagen, Monsieur, Ihnen meine Dienste anzubieten, ohne Ihnen lästig zu fallen? Ich befürchte sehr, dass Sie sich dem über den Geschicken dieser Kneipe waltenden ehrenwerten Gorilla nicht werden verständlich machen können. Er spricht nämlich nur Holländisch. Sofern Sie mich nicht ermächtigen, Ihre Sache zu vertreten, wird er denn auch nie erraten, dass Sie einen Wacholder wünschen. As du belebt, twee Geneve. So, nun darf ich wohl hoffen, dass er mich verstanden hat. Sein Kopfnicken scheint mir darauf hinzudeuten, dass meine Argumente ihn überzeugt haben. Aber ich will Sie nicht weiter stören, Monsieur. Es war mir ein Vergnügen, Ihnen behilflich zu sein. Tausend Dank, wenn ich sicher wäre, Sie nicht zu behelligen, würde ich gerne annehmen. Zu gütig von Ihnen. Ich werde mich also mit meinem Glas zu Ihnen setzen. Ja, die Einsilbigkeit des Kneipwirts ist geradezu ohrenbetäubend. Sie gemahnt an das pralle Schweigen des Urwalds. Ich wundere mich bisweilen darüber, wie hartnäckig unser wortkarger Freund es verschmäht, sich der Sprachen der zivilisierten Menschheit zu bedienen. Besteht doch sein Beruf darin, in dieser übrigens aus unerfindlichen Gründen Mexico City getauften Amsterdamer Kneipe Seeleute aus aller Herren Länder zu bewirten. Bei einer solchen Aufgabe lege doch wohl die Befürchtung nahe, dass diese Weigerung ihm hinderlich sein könnte, finden Sie nicht auch? Ich hingegen bin leider ein redseliger Mensch und schließe leicht Freundschaft, wobei mir, obwohl ich den gehörigen Abstand zu wahren weiß, jede Gelegenheit recht ist. Als ich noch in Frankreich lebte, konnte ich nie einem Mann von Geist begegnen, ohne dass ich sogleich vertrauten Umgang mit ihm gepflogen hätte. Ich sehe, dass diese etwas umständliche Formulierung Ihnen auffällt. Nun, ich bekenne meine Schwäche für eine gewählte Ausdrucksweise und eine gehobene Sprache überhaupt. Sie dürfen mir glauben, dass ich mir diese Schwäche selbst zum Vorwurf mache. Gedenken Sie, längere Zeit hier zu bleiben? Eine schöne Stadt, dieses Amsterdam, nicht wahr? Faszinierend, sagen Sie. Ein Wort, das ich lange nicht mehr gehört habe. Genau gesagt, seitdem ich aus Paris fort bin, also seit Jahren. Aber das Herz besitzt bekanntlich sein eigenes Gedächtnis und ich erinnere mich unserer schönen Hauptstadt und ihrer Quais noch in allen Einzelheiten. Paris ist eine wahre Fata Morgana, eine großartige Kulisse, die 4 Millionen Schatten beherbergt. So, nach der letzten Volkszählung sind es nahezu 5 Millionen, ja. Da haben sie eben Junge gekriegt, das wundert mich übrigens nicht. Manchmal versuche ich mir vorzustellen, was wohl die künftigen Geschichtsschreiber von uns sagen werden. Ein einziger Satz wird ihnen zur Beschreibung des modernen Menschen genügen. Er hurte und las Zeitungen. Mit welcher bündigen Definition der Gegenstand, wenn ich so sagen darf, erschöpft ist. So, da kommt auch endlich unser Schnaps. Twee Geneva, heeft 6 Gulden te betalen. Op Gesundheit, meneer Dokteur. Auf Ihr Wohlergehen. Ja, ja, Sie haben richtig gehört. Der Gorilla hat den Mund aufgetan und mich Herr Doktor genannt. Im Übrigen bin ich nicht etwa Arzt. Wenn Sie es durchaus zu erfahren wünschen, ehe ich hierher kam, war ich Rechtsanwalt. Jetzt bin ich Bußrichter. Aber gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Johannes Clement, ergebenster Diener. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Sie stehen wohl im Geschäftsleben. So ungefähr, ausgezeichnete Antwort. Und wie richtig, sind wir doch alles nur so ungefähr. Sie erlauben, dass ich ein wenig Detektiv spiele. Sie sind so ungefähr in meinem Alter. Ihr Auge verrät die Erfahrung des 40-Jährigen, der so ungefähr in allem Bescheid weiß. Sie sind so ungefähr gut angezogen, das heißt so, wie man bei uns eben angezogen ist, und Sie haben gepflegte Hände, also ein Bürger, so ungefähr, aber ein verfeinerter Bürger. Schließlich finden Sie mich unterhaltsam, was, ganz ohne Eitelkeit gesagt, eine gewisse Aufgeschlossenheit des Geistes voraussetzt. Sie sind also so ungefähr, aber was liegt schon daran? Mich interessieren die Sekten weit mehr als die Berufe. Erlauben Sie mir doch bitte 2 Fragen, aber beantworten Sie sie nur, wenn Sie sie nicht indiskret finden. Nennen Sie Schätze Ihr eigen? Einige. Gut. Haben Sie sie mit den Armen geteilt? Nein. Ich für meinen Teil... Nun, urteilen Sie selber. Mein Wuchs, die breiten Schultern und das Gesicht, von dem mir oft gesagt wurde, es habe etwas Grimmiges, erinnern am ehesten an einen Rugby-Spieler, nicht wahr? Aber nach meiner Konversation zu schließen, muss man mir schon einen gewissen Schliff zublicken. Das Kamel, das die Wolle zu meinem Mantel geliefert hat, war zweifellos räudig. Dafür sind meine Fingernägel manikürt. Ich habe gleich Ihnen meine Erfahrungen gesammelt. Nichtsdestoweniger eröffne ich mich Ihnen unbedenklich, einfach weil Ihr Gesicht mir gefällt. Und schließlich bin ich trotz meiner guten Manieren und meiner gewählten Sprache ein Stammgast der Matrosenkneipen von Seedijk. Nein, nein, raten Sie nicht länger. Mein Beruf ist doppelter Natur. Wie der Mensch. Weiter nichts. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich Bußrichter bin. Einfach ist an meinem Fall nur dies eine. Ich habe keinerlei Besitz. Ja, früher war ich reich. Nein, ich habe auch nicht mit den Armen geteilt. Was beweist das schon? Oh, Sie wollen schon aufbrechen? Verzeihen Sie, wenn ich Sie aufgehalten haben sollte. Morgen bin ich bestimmt wieder hier anzutreffen, wie jeden Abend. Dann werde ich Ihrer Einladung gerne Folge leisten. Wie bitte, welchen Weg Sie einschlagen müssen? Nun, hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Sie der Einfachheit halber bis zum Hafen begleitete? Oh, bitte nach Ihnen. Wie viele Menschen trotz der späten Stunde und des Regens noch unterwegs sind. Ein Glück, dass es Schnaps gibt. Er ist der einzige Lichtblick in all dieser Düsternis. Ich liebe es so, Schnaps durchwärmt, durch die abendliche Stadt zu schlendern. Ganze Nächte durchwandere ich so, träume vor mich hin oder führe endlose Selbstgespräche, so wie heute Abend. Ich selber wohne im Judenviertel, wenigstens hieß es so, ehe unsere hitlertreuen Brüder für Platz sorgten. Was für eine Säuberung. 75.000 deportierte oder ermordete Juden. Ich bewundere diese Gründlichkeit, dieses planmäßige, geduldige Vorgehen. Wer keinen Charakter hat, muss sich wohl oder übel eine Methode zulegen. Hier hat sie sich wunderbar bewährt, das steht ganz außer Zweifel. Und ich wohne an jenem Ort, wo eins der größten Verbrechen der Geschichte begangen wurde. Aber glauben Sie mir, Monsieur, man kann die unwahrscheinlichsten Dinge erleben. Ich habe einen Mann mit reinem Herzen gekannt, der sich weigerte, den Menschen zu misstrauen. Er war ein Pazifist und Anarchist. Seine unteilbare Liebe galt der gesamten Menschheit und Tierwelt natürlich auch. Ganz fraglos eine erlesene Seele. Nun, während der letzten europäischen Glaubenskriege zog er sich aufs Land zurück. Und über der Tür seines Hauses stand zu lesen, woher du auch kommen magst, tritt ein und sei willkommen. Was glauben Sie, wer dieser hochherzigen Einladung Folge leistete? Ein paar Angehörige der französischen Miliz. Sie traten ein, ohne anzuklopfen, und machten ihn nieder. Habe ich für euch die Schwatze in die Ohren voll. Danke, Sie sind zu liebenswürdig. Es ist diese eine Art Sicherheitsventil. Kaum, dass ich den Mund auftue, fließt die Rede über. Dieses Land inspiriert mich übrigens. Holland ist ein Traum, Monsieur. Ein Traum aus Gold und Rauch. Bei Tage eher rauchig, bei Nacht eher golden. Und Tag und Nacht ist dieser Traum von Lohengrins bevölkert. Gleich in Gestalten dort drüben, die versonnen auf ihren schwarzen Fahrrädern mit den hohen Lenkstangen vorüberhuschen. Trauerschwäne, den Kopf in ihren kupfrigen Nebelschwaden verborgen. Sie ziehen ihre Kreise. Aber die Gewohnheit geht mit mir durch. Ich plädiere. Also bis morgen, Monsieur. Nein, jetzt können Sie den Weg nicht mehr verfehlen. Ich verabschiede mich bei dieser Brücke. Ich gehe nachts nie über eine Brücke. Ein Gelübde. Stellen Sie sich doch einmal vor, es stürze sich einer ins Wasser. Dann stehen Ihnen zwei Möglichkeiten offen. Entweder Sie springen nach, um ihn herauszufischen, was in der kalten Jahreszeit die denkbar schlimmsten Folgen für Sie haben kann. Oder aber Sie überlassen ihn seinem Schicksal. Doch nach unterbliebenen Kopfsprüngen fühlt man sich manchmal seltsam zerschlagen. Gute Nacht. was ein Bußrichter sei. Aha. Dieser Ausdruck hat offenbar Ihre Neugier gereizt. Oh, es war eine ganz arglose Bemerkung, glauben Sie mir. Und ich bin gerne bereit, mich deutlicher zu erklären. In gewissem Sinn gehört das sogar zu meinem Amt. Zunächst muss ich Ihnen jedoch eine Reihe von Umständen darlegen, die Ihnen zum besseren Verständnis meines Berichts dienlich sein werden. Bis vor ein paar Jahren war ich Rechtsanwalt in Paris. Man kann wohl sagen, ein ziemlich bekannter Rechtsanwalt. Ich habe Ihnen selbstverständlich nicht meinen richtigen Namen genannt. Ich hatte mich darauf spezialisiert, die noblen Sachen zu vertreten. Witwen und Waisen zu verteidigen, wie man zu sagen pflegt. Obwohl mir diese Redensart nicht recht einleuchtet, denn schließlich gibt es ja auch Witwen und Waisen, die wahre Raubtiere sind. Indessen genügte es, dass ein Angeklagter nur ein bisschen von Opferrauch umwittert war, um die Ärmel meiner Robe in Bewegung zu setzen. Und was für eine Bewegung. Der reinste Sturm. Ich trug das Herz auf den Ärmeln. Man hätte wirklich glauben können, Justitia lege sich jeden Abend zu mir ins Bett. Zudem leisteten zwei aufrichtige Gefühle mir große Dienste. Die Genugtuung, mich auf der richtigen Seite von der Schranke zu befinden. Und eine instinktive Verachtung der Richter im Allgemeinen. Na, am Ende war diese Verachtung vielleicht nicht ganz so instinktiv. Ich weiß jetzt, dass sie ihre Gründe hatte. Aber ich befand mich auf der richtigen Seite. Das genügte für meinen Seelenfrieden. Das Bewusstsein des guten Rechts, die Genugtuung, Recht zu haben, das Hochgefühl der Selbstachtung, das, Verehrtester, sind Triebfedern, mächtig genug, uns Haltung zu geben oder weiterzubringen. In meinem Berufsleben war ich wirklich untadelig. Ich hatte allen Grund zur Zufriedenheit. Ich sonnte mich in meinem eigenen Wesen. Und wir alle wissen, dass darin das wahre Glück besteht. Obwohl wir zur gegenseitigen Beruhigung bisweilen Miene machen, diese Freuden als sogenannten Egoismus zu verdammen. Ich liebte es zum Beispiel ungemein, den Blinden beim Überqueren der Straße zu helfen. Desgleichen war es mir immer ein Vergnügen, einen Passanten Auskunft oder Feuer zu geben, Hand anzulegen, wenn es einen zu schweren Karren oder ein stehengebliebenes Auto zu schieben galt, der Frau von der Heilsarmee ihre Zeitung abzukaufen oder bei der alten Händlerin Blumen zu erstehen, obwohl ich genau wusste, dass ich sie auf dem Friedhof Montparnasse stahl. Ich liebte es auch, dieses Geständnis will freilich nicht so leicht über die Lippen, ich liebte es, Almosen zu geben. Ein höchst christlich gesinnter Freund gab einmal zu, dass man als erstes Unbehagen empfindet, wenn man einen Bettler auf sein Haus zukommen sieht. Nun, mit mir war es noch schlimmer bestellt. Es war mir eine Wonne. Aber lassen wir das. Das sind lauter kleine Einzelzüge, sie sollen Ihnen zeigen, welchen nie versiegenden Hochgenuss ich meinem Leben und hauptsächlich meinem Beruf abgewann. In den Wandelgängen des Gerichtsgebäudes zum Beispiel von der Frau eines Angeklagten angehalten zu werden, den man einzig um der Gerechtigkeit willen oder aus Mitleid, also unentgeltlich, verteidigt hat. Diese Frau flüstern hören, dass nichts, aber auch wirklich nichts auf der weiten Welt je vergelten könne, was man für sie getan hat. Antworten, dass dies doch selbstverständlich sei, dass jeder andere ebenso gehandelt hätte, ihr sogar Unterstützung anbieten für die kommenden schweren Zeiten. Sodann, um den Ergüssen Einhalt zu tun und sie so in angemessenen Grenzen zu halten, die Hand dieser armen Frau küssen und das Gespräch damit abbrechen. Glauben Sie mir, Verehrtester, das bedeutet, dass man Höheres erreicht hat als der gewöhnliche Streber und sich zu jenem Gipfelpunkt aufschwingt, wo die Tugend in sich selbst Genüge findet. Halten wir einen Augenblick auf diesen Gipfeln inne. Diesen Höhepunkten, auf denen allein ich leben kann. Mein Beruf befriedigte zum Glück dieses Bedürfnis nach Höhe. Er benahm mir jede Bitterkeit gegenüber meinem Nächsten, den ich mir immer verpflichtete, ohne ihm je etwas schuldig zu sein. Er stellte mich über den Richter, den ich seinerseits richtete, und über den Angeklagten, den ich zur Dankbarkeit zwang. Wägen Sie das ganze Gewicht dieser Worte, Verehrtester. Ich lebte ungestraft. Die Richter straften. Und ich, jeder Verpflichtung ledig vom Urteil und seiner Vollziehung gleichermaßen unberührt, herrschte frei in paradiesischem Licht. Ich habe es nie nötig gehabt, Lebenskunst zu lernen. Dieses Wissen wurde mir in die Wiege gelegt. Ich war dennoch sehr beliebt und hatte zahllose gesellschaftliche Erfolge. Ich besaß ein angenehmes Äußeres. erwies mich sowohl unermüdlich beim Tanzen als auch unaufdringlich gebildet im Gespräch. Ich brachte es fertig, gleichzeitig die Frauen und die Gerechtigkeit zu lieben, was gar nicht einfach ist. Ich betrieb Sport und war den schönen Künsten zugetan. Kurzum, ich will nicht weiterfahren, sonst könnten Sie mich am Ende der Selbstgefälligkeit sein. Stellen Sie sich also einen Mann in den besten Jahren vor, der sich einer ausgezeichneten Gesundheit erfreut und glänzend begabt ist. Geschickt in den Übungen des Körpers wie in denen des Geistes. Weder arm noch reich, der gut schläft und zutiefst zufrieden ist mit sich selber. Ohne dies jedoch anders zu zeigen als durch eine heitere Umgänglichkeit. Dann werden Sie zugeben, dass ich in aller Bescheidenheit von einem geglückten Leben sprechen darf. Da ich so rückhaltlos und mit solcher Selbstverständlichkeit Mensch war, kam ich mir im Grunde genommen ein wenig als Übermensch vor. Ich stamme aus einer ehrbaren, aber ruhmlosen Familie. Mein Vater war Offizier. Und doch fühlte ich mich an manchen Tagen beim Erwachen, demütig sei es bekannt, als Königssohn oder als brennender Busch. Im Grunde war das ein Ausdruck meiner Bescheidenheit. Ich weigerte mich, diesen Erfolg nur meinen Verdiensten zuzuschreiben und vermochte nicht zu glauben, die Vereinigung so verschiedener und so vollkommen ausgebildeter Eigenschaften in einer einzigen Person könne ein Ergebnis des bloßen Zufalls sein. Da ich also im Glück lebte, fühlte ich mich irgendwie durch ein höheres Gesetz zu diesem Glück berechtigt. Lassen Sie mich hinzufügen, dass ich keinerlei religiösen Glauben besaß, und Sie werden noch deutlicher erkennen, was diese Überzeugung Außergewöhnliches an sich hatte. Nun, gewöhnlich oder nicht, sie hat mich über den täglichen Kram hinausgehoben, mich buchstäblich schweben lassen. Und dies während langer Jahre, denen ich offen gestanden heute noch nachtrauere. Ich schwebte bis zu jenem Abend, da... Doch nein, das gehört nicht hierher. Und ich soll es vergessen. Außerdem übertreibe ich vielleicht. Zwar gab es nichts, das mir zu schaffen machte, doch gleichzeitig auch nichts, das mich befriedigte. Jede Freude weckte also gleich das Verlangen nach einer anderen. Ich reite fest an fest. So jagte ich dahin, immer erfolgreich, immer unersättlich, ohne zu wissen, wo ich innehalten sollte, bis zum Abend vielmehr, da die Musik abbrach, die Lichter erloschen. Das Fest, auf dem ich glücklich gewesen war. Aber wenn es Ihnen recht ist, will ich unseren Freund, den Gorilla, herbemühen. Schenken Sie ihm zum Dank ein Kopfnicken. Und dann vor allem trinken Sie mit mir, ich habe Ihre Sympathie nötig. Diese Versicherung erstaunt Sie? Sollten Sie noch nie plötzlich Sympathie, Beistand, Freundschaft nötig gehabt haben? Doch, natürlich. Ich für meinen Teil habe gelernt, mich mit der Sympathie zu bescheiden. Sie ist leichter zu finden und verpflichtet zu nichts. Man sagt, seien Sie meiner Sympathie versichert, während man bei sich selber denkt, und jetzt wollen wir zur Tagesordnung übergehen. Es ist ein Gefühl für Ministerpräsidenten, nach jeder Katastrophe billig zu haben. Mit der Freundschaft steht es weniger einfach. Sie zu erringen ist ein langwieriges und hartes Unterfangen. Aber wenn man sie einmal hat, wird man sie nicht mehr los. Und muss die Folgen tragen. Glauben Sie ja nicht, Ihre Freunde würden, wie Sie das eigentlich sollten, jeden Abend anrufen, um sich zu vergewissern, ob Sie sich nicht just an diesem Abend mit Selbstmordgedanken tragen oder auch bloß, ob Sie nicht Ihrer Gesellschaft bedürfen oder ausgehen möchten. Bewahre, Sie können sich darauf verlassen, dass Sie, wenn überhaupt, an dem Abend telefonieren, da Sie nicht einsam sind und das Leben schön finden. Zum Selbstmord würden Ihre Freunde Sie eher noch ermutigen. Der Himmel behüte uns davor, Verehrtester, von unseren Freunden auf ein Piedestal gestellt zu werden. Ganz zu schweigen davon, wie die Menschen, die uns sozusagen von Amts wegen lieben sollten, ich meine die Eltern und Anverwandten, sich in dieser Beziehung verhalten. Sie allerdings finden das richtige Wort. Sie bedienen sich des Telefons wie eines Gewehrs. Und sie zielen gut, diese Meuchler. Wie bitte? Welchen Abend? Ach so, das erzähle ich Ihnen schon noch. Haben Sie doch ein bisschen Geduld mit mir. Vielleicht lieben wir das Leben nicht genug. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass erster Tod unsere Gefühle wachrüttelt? Wie innig lieben wir doch die Freunde, die eben von uns gegangen sind, nicht wahr? Der Grund ist denkbar einfach. Ihnen gegenüber haben wir keine Verpflichtung. Sie gewähren uns Freiheit. Wir können uns alle Zeit lassen. Und die Ehrenbezeigung zwischen Cocktail und Schäferstündchen unterbringen, wenn wir gerade nichts Besseres zu tun haben. Sollten Sie uns doch zu etwas verpflichten, so wäre es zum Gedenken. Und wir haben ein kurzes Gedächtnis. Nein, den eben Gestorbenen unter unseren Freunden lieben wir. Den schmerzlichen Toten. Unsere Ergriffenheit. Kurzum uns selbst. Eine ehemalige Geliebte, die mir beharrlich unvergeblich nachlief, besaß den guten Geschmack, jung zu sterben. Was für einen Platz sie also gleich in meinem Herzen einnahm. Und wenn es sich zudem noch um einen Selbstmord handelt, Himmel, welch herzerquickende Aufregung. Das Telefon tritt in Aktion, das Herz fließt über und es fehlt nicht an absichtlich kurzen, aber hintergründigen Äußerungen, an beherrschtem Leid und sogar, ja doch, ein klein wenig Selbstvorwürfen. So ist der Mensch, Verehrtester. Er hat zwei Gesichter, er kann nicht lieben, ohne sich selbst zu lieben. An dem Abend, von dem ich Ihnen erzählen will, langweilte ich mich übrigens weniger denn je. Nein, ich begehrte wahrhaftig nicht, dass etwas geschehen möge. Und doch, wie soll ich es Ihnen beschreiben? Es war ein schöner Herbsttag, es war noch warm in der Stadt und schon feucht an der Seine. Die Nacht brach herein, im Westen war der Himmel noch hell, doch dunkelte es rasch. Die Straßenlaternen verbreiteten ein schwaches Licht. Ich spazierte auf dem linken Seineufer flussaufwärts dem Pont des Arts entgegen. Zwischen den geschlossenen Kästen der Bouquinisten sah man das Wasser heraufschimmern. Es waren nur wenig Menschen unterwegs, Paris saß bereits bei Tisch. Ich wühlte mit jedem Schritt in den gelben staubigen Blättern, die noch an den Sommer mahnten. Nach und nach füllte der Himmel sich mit Sternen, die man flüchtig gewahrte, so oft man aus dem Lichtkreis einer Laterne trat. Ich genoss die endlich eingekehrte Stille, die Milde des Abends, die Leere von Paris. Ich war zufrieden. Ich war auf den zu dieser Stunde menschenleeren Pont des Arts getreten, um den Fluss zu betrachten, den man in der nun völlig hereingebrochenen Dunkelheit kaum ahnte. Ich spürte ein gewaltiges Gefühl von Macht in mir aufsteigen und mir wurde weit ums Herz. Ich richtete mich auf und wollte eben eine Zigarette anzünden, als hinter mir ein Lachen ertönte. Voll Überraschung wandte ich mich blitzschnell um. Niemand. Ich beugte mich über das Geländer. Kein Schleppkahn, kein Boot. Ich drehte mich wieder der Insel zu und hörte von neuem das Lachen in meinem Rücken. Doch in etwas größerer Entfernung, als treibe es den Fluss hinunter. Ich verharrte reglos. Allmählich verklang das Lachen. Indessen vernahm ich es noch deutlich hinter mir. Es kam aus dem Nichts. Oder vielleicht aus dem Wasser. Gleichzeitig wurde mir das heftige Klopfen meines Herzens bewusst. Ich ging auf den Quai zurück und schlug die Rue Dauphine ein. Ich war wie betäubt. Das Atmen fiel mir schwer. An jenem Abend rief ich einen Freund an. Er war nicht zu Hause. Ich erwog, ob ich ausgehen sollte. Da hörte ich plötzlich Lachen unter meinem Fenster. Ich öffnete. In der Tat verabschiedeten sich auf dem Gehsteig ein paar junge Burschen mit lauter Fröhlichkeit. Achselzuckend schloss ich das Fenster. Ich hatte ja noch Akten zu studieren. Ich begab mich ins Badezimmer, um ein Glas Wasser zu trinken. Mein Bild lächelte im Spiegel. Aber mir schien, mein Lächeln sei doppelt. Im Ernst, Verehrtester, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Wissbegier. Dabei hat meine Geschichte gar nichts Außergewöhnliches an sich. Aber da Sie es nun einmal wissen wollen, ein paar Tage lang habe ich noch hin und wieder an dieses Lachen gedacht, doch dann vergaß ich es. Von Zeit zu Zeit war mir, als hörte ich es irgendwo in meinem Innern, aber zumeist gelang es mir mühelos, an andere Dinge zu denken. Ich muss indessen bekennen, dass ich fortan die Ufer der Seine mied. Wenn ich gelegentlich im Wagen oder im Omnibus vorbeifuhr, entstand eine Art Schweigen in mir. Ich wartete, glaube ich, Aber ich kam über die Seine und nichts geschah. Ich atmete auf. Damals begann auch meine Gesundheit mir ein wenig zu schaffen zu machen. Nichts Bestimmtes, eine Art Niedergeschlagenheit, wenn Sie wollen, eine gewisse Unfähigkeit, meine gute Laune wiederzufinden. Ich suchte Ärzte auf und sie verschrieben mir Stärkungsmittel. Eine Zeit lang ging es aufwärts, dann wieder bergab. Ich trug Schwere am Leben. Freudloser Körper, freudloses Gemüt. Mir schien, ich verlernte teilweise, was ich nie gelernt hatte und doch so gut konnte. Nämlich Leben. Ja, ich glaube wirklich, dass damals alles seinen Anfang nahm. Aber auch heute Abend fühle ich mich nicht mehr ganz auf der Höhe. Es fällt mir sogar schwer, meine Sätze zu drechseln. Ich spreche weniger gut, scheint mir. Meine Rede ermangelt der Sicherheit. Es liegt zweifellos am Wetter. Man kann kaum atmen, so dumpf ist die Luft. Sie lastet wie ein Gewicht auf der Brust. Hätten Sie etwas dagegen, Verehrteste, ein bisschen mit mir durch die Stadt zu bummeln? Vielen Dank. Schön die Kanäle am Abend sind. Ich liebe den Brodem des fauligen Wassers, den Geruch der welken Blätter, die im Kanal modern, den Begräbnisduft, der von den blumenbeladenen Kähnen aufsteigt. Ein entzückendes Haus, nicht wahr? Die beiden Köpfe, die Sie da sehen, gehören Negersklaven. Ein Emblem, das Haus gehört einem Sklavenhändler. Damals spielte man noch mit offenen Karten. Man hatte Aplomb und sagte, so ist das. Ich bin ein gemachter Mann, ich handle mit Sklaven, ich halte Negerfleisch feil. Könnten Sie sich vorstellen, dass sich heutzutage jemand öffentlich zu einem solchen Gewerbe bekennt? Welch ein Skandal. Ich höre geradezu, wie meine Pariser Kollegen vom Leder ziehen. Sklaverei, oho. Da sind wir allerdings dagegen. Dass man gezwungen ist, sie bei sich zu Hause oder in der Fabrik einzuführen, meinetwegen. So will es die Ordnung der Dinge. Aber sich damit noch zu brüsten, das wäre die Höhe. Ich weiß wohl, dass man nicht darum herumkommt, zu herrschen oder bedient zu werden. Für jeden Menschen sind Sklaven ebenso lebensnotwendig wie frische Luft. Unter uns gesagt, das Dienen ist unvermeidlich. Aber wir dürfen es nicht zugeben. Darum keine Embleme, und dieses hier ist ein Skandal. Was meinen Sie übrigens, wenn jedermann Farbe bekennen und seinen wahren Beruf, sein wahres Sein herauskehren wollte? Stellen Sie sich die Visitenkarten vor. Meier, hasenherziger Philosoph oder ehebrecherischer Humanist. Die Auswahl ist wahrhaftig groß, aber es wäre die Hölle. Ja, so muss die Hölle sein. Straßen voller Aushängeschilder. Sie zum Beispiel, Verehrtester, überlegen Sie sich einmal, wie Ihr Aushängeschild aussähe. Sie schweigen. Schon recht, Sie antworten mir dann später. Das meine kenne ich jedenfalls, ein Doppelgesicht, ein reizender Januskopf. Und darüber der Wahlspruch des Hauses, trau schau wem. Auf der Visitenkarte Johannes Clement, Komödiant. Ich muss demütig eingestehen, Verehrtester, dass ich schon immer vor Eitelkeit beinahe platzte. Ich und nochmals ich, so lautete der Kehrreim meines teuren Lebens. So lebte ich dahin und das einzig Beständige im Wechsel der Tage war mein ich und nochmals ich. Die Menschen folgten nach, wollten sich anklammern, aber sie fanden keinen Halt. Und das war das Unglück. Für sie, denn ich für meinen Teil vergaß. Ich habe mich nie an etwas anderes erinnert als an mich selbst. Nach einer solchen Feststellung, Verehrtester, ist es recht schwierig, weiterhin ernsthaft zu glauben, man sei zur Gerechtigkeit berufen. Zur Verteidigung der Witwen und Waisen prädestiniert. Ah, nun regnet's wieder. Wenn es Ihnen recht ist, stellen wir uns ein bisschen unter diesen Torbogen hier. Schön. Was wollte ich gleich sagen? Ach ja, richtig. Was ich Ihnen jetzt sagen wollte, ist ein bisschen schwieriger. Es handelt sich diesmal um eine Frau. Ich muss vorausschicken, dass ich bei den Frauen immer Erfolg hatte, und zwar ohne mich besonders anzustrengen. Ich sage nicht, ich hätte den Erfolg gehabt, sie oder auch nur mich selbst durch sie glücklich zu machen. Nein, ganz einfach Erfolg. Ich erreichte, was ich wollte, mehr oder weniger, wann ich wollte. Man fand, ich habe Charme. Stellen Sie sich das vor. Und ich nützte diesen Umstand aus. Indessen war gar keine Berechnung dabei. Ich war aufrichtig. Oder doch beinahe. Ich liebte die Frauen, wie man zu sagen pflegt. Das heißt, dass ich keine je geliebt habe. Es stimmt übrigens nicht, dass ich nie geliebt habe. Ich habe in meinem Leben zumindest eine große Liebe gekannt. Und ihr Gegenstand war jederzeit ich. In dieser Hinsicht war meine Haltung nach den unvermeidlichen Schwierigkeiten der frühen Jugendjahre gar bald festgelegt. Die Sinnlichkeit. Und nur sie allein beherrschte mein Liebesleben. Natürlich hatte ich Prinzipien. So zum Beispiel, dass die Frau eines Freundes tabu sei. Indessen hörte ich einfach in aller Aufrichtigkeit ein paar Tage vorher auf, für den jeweiligen Ehemann Freundschaft zu empfinden. Vielleicht sollte ich das nicht Sinnlichkeit nennen. Diese Beziehungen befriedigten übrigens nicht nur meine Sinnlichkeit, sondern zugleich auch meine Freude am Spiel. Jede noch so brillante Gesellschaft geht mir bald auf die Nerven, während ich mich mit keiner Frau, die mir gefiel, je gelangweilt habe. Es fällt mir schwer, es einzugestehen, aber ich hätte ohne weiteres 10 Gespräche mit Einstein für ein erstes Rendezvous mit einer hübschen Statistin hingegeben. Beim 10. stellte ich ein, sehnte ich mich dann allerdings nach Einstein oder doch nach einem kräftigen Buch. Nun, man muss bei jedem Menschen neu beginnen, und wenn man das oft genug tut, legt man sich Gewohnheiten zu. Bald fließt einem die Rede gedankenlos von den Lippen, der Reflex stellt sich ein, und eines schönen Tages ist man dann so weit, dass man nimmt, ohne wirklich zu begehren. Glauben Sie mir, es gibt nichts Schwierigeres auf der Welt, zumindest für gewisse Menschen, als nicht zu nehmen, was man nicht begehrt. Eines Tages trat dieser Fall ein. Es hat keinen Zweck, Ihnen den Namen der Frau zu nennen. Es sei höchstens erwähnt, dass sie mich, ohne mich wirklich zu verwirren, durch ihre passive und lüsterne Art angezogen hatte. Offen gesagt, es war, wie nicht anders zu erwarten stand, ein mäßiges Vergnügen. Aber ich habe nie an Komplexen gelitten und vergaß die betreffende Ball, zumal ich ihr auch nicht mehr begegnete. Ich dachte, ihr sei nichts aufgefallen. Ich vermochte mir nicht einmal vorzustellen, dass sie überhaupt ein Urteil haben könne. Überdies trennte ihre Passivität sie in meinen Augen von der Welt. Ein paar Wochen später erfuhr ich jedoch, dass sie mein Ungenügen einer dritten Person verraten hatte. Im ersten Augenblick hatte ich das Gefühl, irgendwie hintergangen worden zu sein. Sie war also gar nicht so passiv, wie ich glaubte, und ermangelte nicht des eigenen Urteils. Dann zuckte ich die Achseln und gab vor, darüber zu lachen. Einige Zeit danach sah ich jene Frau wieder. Ich tat alles, um sie zu verführen und wirklich zu besitzen. Das war nicht besonders schwierig. Auch die Frauen lieben es nicht, ein Fiasko auf sich beruhen zu lassen. Von diesem Augenblick an begann ich, ohne es bewusst zu wollen, sie auf alle mögliche Weise zu demütigen. Ich stieß sie von mir und nahm sie wieder. Ich behandelte sie in allen Dingen mit solcher Rücksichtslosigkeit, dass ich schließlich an ihr hing, wie ein Kerkermeister seinem Sträfling verbunden sein mag. So ging das fort bis zu dem Tag, da sie laut und deutlich dem huldigte, was sie unterjochte. An diesem Tag begann ich, mich von ihr zu lösen. Seitdem habe ich sie vergessen. Ich will Ihnen trotz Ihres höflichen Schweigens gerne zugestehen, dass dieses Abenteuer nicht eben ein Ruhmesblatt darstellt. Überdenken Sie jedoch Ihr eigenes Leben, Verehrtester. Forschen Sie in Ihrem Gedächtnis. Vielleicht stoßen Sie auf eine ähnliche Geschichte, die Sie mir später einmal erzählen. Nun, als dieses Erlebnis mir wieder einfiel, fing ich neuerlich an zu lachen. Aber es war ein anderes Lachen. Jenem ähnlich, das ich auf dem Pont des Arts gehört hatte. Ich lachte über meine Reden und über meine Plädoyers. Nebenbei gesagt, mehr noch über meine Plädoyers als über meine Reden an die Frauen. Denen log ich wenigstens nicht viel vor. Der Instinkt sprach deutlich und ohne Winkelzüge aus meiner Haltung. Oh, Sie dürfen mir glauben, dass ich Ihnen dies alles ohne Selbstgefälligkeit erzähle. Wenn ich an jenen Abschnitt meines Lebens denke, beschleicht mich ein eigenartiges Gefühl, das ich nicht richtig zu benennen weiß. Sollte es am Ende Scham sein? Wie dem auch sei, mir will scheinen, dieses Gefühl habe ich nie mehr verlassen, seit ich im Mittelpunkt meines Gedächtnisses jenes Erlebnis wiederfand, dessen Bericht ich nun nicht länger hinauszuschieben vermag, trotz all meiner Abschweifungen. Wahrhaftig, der Regen hat aufgehört. Ach, haben Sie doch die Güte, mich nach Hause zu begleiten. Ich fühle mich müde, seltsam müde. Nicht, weil ich so viel gesprochen habe, sondern bei bloßen Gedanken an das, was mir noch zu sagen bleibt. Ach was, ein paar Sätze genügen, um von meiner entscheidenden Entdeckung zu berichten. Nun denn, in einer Nacht im November, 2 oder 3 Jahre vor dem Abend, da ich in meinem Rücken ein Lachen zu hören vermeinte, kehrte ich über den Pont Royal aufs linke Seineufer nach Hause zurück. Es war 1 Stunde über Mitternacht, ein feiner Regen fiel, ein Nieseln vielmehr, das die vereinzelten Fußgänger verscheuchte. Ich kam eben von einer Freundin, die nun gewiss bereits schlief. Ich war glücklich über diesen Gang durch die Nacht, ein wenig benommen. Und das Blut, das meinen beruhigten Körper durchpulste, war sanft wie der Regen. Auf der Brücke erblickte ich eine Gestalt, die sich über das Geländer neigte und den Fluss zu betrachten schien. Im Näherkommen gewahrte ich, dass es eine schlanke, schwarz gekleidete junge Frau war. Zwischen dem dunklen Haar und dem Mantelkragen war ein frischer, regennasser Nacken sichtbar, der mich nicht gleichgültig ließ. Eine Sekunde lang zögerte ich, dann setzte ich meinen Weg fort. Auf dem anderen Ufer schlug ich die Richtung zum Platz Saint-Michel ein, wo ich wohnte. Ich hatte schon etwa 50 Meter zurückgelegt, als ich das Aufklatschen eines Körpers auf dem Wasser hörte, das mir in der nächtlichen Stille trotz der Entfernung ungeheuerlich laut vorkam. Ich blieb jäh stehen, wandte mich jedoch nicht um. Beinahe gleichzeitig vernahm ich einen mehrfach wiederholten Schrei, der flussabwärts trieb und dann plötzlich verstummte. In der unvermittelt erstarrten Nacht erschien mir die zurückgekehrte Stille endlos. Ich wollte laufen und rührte mich nicht. Ich habe vergessen, was ich in jenem Augenblick dachte. Zu spät, zu weit weg oder etwas derartiges. Regungslos lauschte ich immer noch. Dann entfernte ich mich zögernden Schrittes im Regen. Ich benachrichtigte niemanden. Aber wir sind am Ziel. Das ist mein Haus, mein Unterschlupf. Morgen, gewiss, wenn Sie Lust haben, ich will Sie gerne auf die Insel Marken führen und Ihnen die Säudersee zeigen, treffen wir uns um 11 in Mexico City. Wie bitte, jene Frau? Ich weiß nicht. Wirklich, ich weiß es nicht. Weder am nächsten noch an den folgenden Tagen habe ich die Zeitung gelesen. Bis morgen, Verehrteste, bis morgen. Ein Puppendorf, finden Sie nicht auch? Kein malerischer Zug ist ihm erspart geblieben. Aber nicht des Pittoresken wegen habe ich Sie auf diese Insel geführt, verehrter Freund. Ich gehöre zu den wenigen, die Ihnen zeigen können, was es hier Wichtiges gibt. Schauen Sie. Zur Linken einen Aschenhaufen, den man hierzulande eine Düne nennt. Zur Rechten der graue Deich, zu unseren Füßen der fahle Strand. Und vor uns das Meer von der Farbe einer dünnen Lauge. Und der weite Himmel, in dem sich das bleiche Wasser spiegelt. Ist dies nicht die alles erfassende Auflösung? Das sichtbar gewordene Nichts? Keine Menschen. Vor allem keine Menschen, nur sie und ich. Angesichts des endlich von allen Lebewesen befreiten Planeten. Der Himmel lebe? Sie haben recht, verehrter Freund. Er verdichtet sich und tut sich wieder auf. Öffnet Lufttreppen und schließt Wolkentore. Sie verstehen nicht, was ich meine. Ich muss bekennen, dass ich sehr müde bin. Ich verliere den Faden meiner Rede. Mein Geist besitzt jene Klarheit nicht mehr, die meine Freunde so hoch zu rühmen liebten. Meine Freunde sage ich übrigens dem Grundsatz zuliebe. Ich habe keine Freunde mehr. Ich habe nur noch Komplizen. Dafür hat die Zahl zugenommen. Sie umfasst das ganze Geschlecht der Menschen. Und unter den Menschen kommen Sie an erster Stelle. Der just Anwesende kommt immer an erster Stelle. Woher ich weiß, dass ich keine Freunde mehr habe? Sehr einfach. Das habe ich an dem Tag entdeckt, da ich mich umzubringen gedachte. Um Ihnen einen Streich zu spielen, um Sie gewissermaßen zu strafen. Aber wen zu strafen? Ein paar wären überrascht gewesen, doch niemand hätte sich gestraft gefühlt. Da habe ich begriffen, dass ich keine Freunde hatte. Doch selbst wenn ich welche gehabt hätte, das hätte mir nicht weitergeholfen. Wenn ich hätte Selbstmord begehen und dann ihr Gesicht sehen können. Ja, dann hätte es sich gelohnt, aber eben, das weiß man nicht sicher. Nie ist man sicher. Und zudem, ohne Umschweife sei es bekannt, liebe ich das Leben. Darin besteht meine wahre Schwäche. Ich liebe es so sehr, dass meine Vorstellungskraft nichts zu erfassen vermag, was außerhalb liegt. Was glauben Sie zum Beispiel, was ich nach all den Erlebnissen empfand, von denen ich Ihnen erzählte? Ekel vor mir selber? Bewahre. In erster Linie Ekel vor den Mitmenschen. Gewiss sah ich mein Versagen immer ein und bedauerte es. Und doch fuhr ich fort, es mit recht verdienstlicher Beharrlichkeit zu vergessen. Über die Mitmenschen hingegen saß ich in meinem Herzen unablässig zu Gericht. Das finden Sie sicher empörend. Sie denken vielleicht, das sei nicht logisch. Es geht aber gar nicht darum, logisch zu sein. Es geht darum, zwischen den Menschen hindurchzuschlüpfen. Und vor allem, oh ja, vor allem darum, sich dem Urteil zu entziehen. Ich sage nicht, sich der Strafe zu entziehen. Denn die Strafe ohne Urteil ist erträglich. Sie hat übrigens einen Namen, der für unsere Unschuld bürgt. Unglück. Nein, es handelt sich im Gegenteil darum, dem Urteil zu entgehen, sich nicht ständig richten zu lassen, sodass der Spruch nie gefällt wird. Aber man entgeht ihm nicht so leicht. Zum Richten sind wir heutzutage immer bereit. Beobachten Sie Ihre eigene Familie, dann wird Ihnen ein Licht aufgehen, mein lieber Freund. Geben wir Ihnen ja keinen Vorwand, auch nicht den geringsten, uns zu richten, sonst werden wir in Stücke gerissen. Meine Beziehungen zu den Mitmenschen blieben scheinbar dieselben. Und doch gerieten sie unmerklich aus dem Gleichgewicht. Meine Freunde hatten sich nicht verändert. Sie rühmten gelegentlich immer noch die Harmonie und die Sicherheit, die man im Umgang mit mir fand. Ich jedoch spürte nur die Missklänge, die Unordnung, die mich erfüllte. Ich fühlte mich verwundbar und dem öffentlichen Ankläger ausgeliefert. Die Menschen hörten auf, die ehrfürchtigen Zuhörer zu sein, die sie bisher in meinen Augen gewesen waren. Der Kreis, dessen Mittelpunkt ich war, zersprang. Und sie stellten sich alle in eine Reihe. Wie bei Gericht. Vom Augenblick an, da ich befürchtete, es sei an mir etwas zu richten, merkte ich, dass sie im Grunde eine unwiderstehliche Berufung zum Richten in sich trugen. Gewiss, sie umgaben mich wie früher, aber sie lachten. Zu jener Zeit gewann ich sogar den Eindruck, dass man mir hin und wieder ein Bein stellte, denn zwei- oder dreimal stolperte ich beim Betreten eines öffentlichen Lokals. Ganz ohne Grund. Einmal fiel ich sogar der Länge nach hin. Als guter Kartesianer, wie sich dies für einen Franzosen gehört, fasste ich mich jedoch gleich wieder und schrieb dieses Missgeschick der einzigen vernünftigen Gottheit zu, nämlich dem Zufall. Gleichwohl ein gewisses Misstrauen blieb zurück. Ich wurde um eines ehemaligen Glückes willen verurteilt. Lange hatte ich im Wahn einhelligen Wohlwollens gelebt, während von allen Seiten Richtsprüche, Pfeile und Spötteleien auf mich, der ich zerstreut lächelte, herunterprasselten. Von dem Tage an, da das Warnsignal mich aufschreckte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich empfing alle Wunden gleichzeitig und verlor meine Kräfte auf einen einzigen Schlag. Und das ganze Weltall um mich herum begann zu lachen. Gerade das ist es jedoch, was kein Mensch, es sei denn ein Weiser, aber der lebt ja nicht, ertragen kann. Die einzige Gegenwehr besteht in der Bosheit. Die Leute beeilen sich dann zu richten, um nicht selber gerichtet zu werden. Was wollen Sie? Es gibt für den Menschen keinen Begriff, der ihm so natürlich, so selbstverständlich und gleichsam im Grunde seines Wesens verwurzelt erschiene wie der Begriff seiner Unschuld. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet sind wir alle wie jener kleine Franzose, der in Buchenwald unbedingt bei einem Mitgefangenen, der als Schreiber seine Ankunft einzutragen hatte, Beschwerde einreichen wollte. Beschwerde! Der Schreiber und seine Kameraden lachten. Vollkommen sinnlos, mein Lieber. Hier beschwert man sich nicht. Aber wissen Sie, Monsieur, sagte der kleine Franzose, ich bin eben ein Sonderfall. Ich bin nämlich unschuldig. Sonderfälle. Ja, alle wollen aus irgendeinem Grund Berufung einlegen. Jeder verlangt, um jeden Preis unschuldig zu sein, selbst wenn dafür Himmel und Erde angeklagt werden müssen. Ich habe es Ihnen ja gesagt, es kommt vor allem darauf an, dem Urteil zu entgehen. Geduld? Ah, Sie haben zweifellos recht. Wir sollten die Geduld aufbringen, das jüngste Gericht abzuwarten. Aber eben, wir haben es eilig. So eilig sogar, dass ich gezwungen war, Bußrichter zu werden. Ich habe nach eingehender Selbstprüfung das tiefgründige Doppelwesen des Menschen entdeckt. Nachdem ich lange und unermüdlich in meinem Gedächtnis geforscht hatte, erkannte ich schließlich, dass die Bescheidenheit mir half zu glänzen, die Demut zu siegen und die Tugend zu unterdrücken. Ich führte Krieg mit friedlichen Mitteln und erlangte letzten Endes alles, was ich begehrte, mit Hilfe der Selbstlosigkeit. Die Vorderseite all meiner Tugenden entsprach somit einer weniger erbaulichen Kehrseite. Allerdings muss auch gesagt werden, dass meine Fehler mir andererseits zum Vorteil gereichten. Die Notwendigkeit, meine Mängel zu verstecken, verlieh mir zum Beispiel etwas Kaltes, das man mit Tugendhaftigkeit verwechselte. Meine Gleichgültigkeit trug mir Liebe ein. Meine Selbstsucht gipfelte in meinen Wohltaten. Aber dann kam der Tag, da ich es nicht mehr aushielt. Meine erste Reaktion war von blinder Heftigkeit. Wenn ich schon ein Lügner war, wollte ich es kundtun und den Dummköpfen meine Falschheit ins Gesicht schleudern, ehe sie sie selbst entdeckten. Einmal zur Wahrheit herausgefordert, war ich bereit, den Federhandschuh aufzunehmen. Im Grunde handelte es sich doch immer noch darum, dem Urteil zu entgehen. Ich gedachte zum Beispiel, auf der Straße die Blinden anzurempeln. Und die unvermutete heimliche Freude, die ich dabei empfand, verriet mir, wie sehr ein Teil meiner Seele sie verabscheute. Ich nahm mir vor, die Gummireifen der kleinen Invalidenrollstühle zu zerschneiden und in der Untergrundbahn Säuglinge zu ohrfeigen. Von dem allen träumte ich und unternahm nichts dergleichen. Jedenfalls versetzte schon das bloße Wort Gerechtigkeit mich in seltsame Wutzustände. Ich war natürlich gezwungen, es in meinen Plädoyers weiterhin zu verwenden, aber ich rächte mich, indem ich öffentlich den Geist der Menschlichkeit verfluchte. Als ich eines Tages auf einer Restaurantterrasse Hummer aß und ein Bettler mich belästigte, rief ich den Wirt, um ihn fortjagen zu lassen. Und zollte der Rede dieses Rechtsvollstreckers laut Beifall, als er sagte, Sie stören. Versetzen Sie sich doch gefälligst ein bisschen in die Lage dieser Herrschaften. Durch die Wiederholung solcher Seitensprünge gelang es mir indessen nur, die Meinung meiner Bekannten etwas irre zu machen, nicht aber sie zu entwaffnen und vor allem nicht mich selbst. Zu entwaffnen, sehen Sie, es genügt nicht, sich anzuklagen, um seine Unschuld zu beweisen, sonst wäre ich ja das reinste Lamm. Man muss sich auf eine bestimmte Art anklagen. Die herauszufinden, hat mich viel Zeit gekostet. Ich habe sie erst entdeckt, als ich ganz und gar vereinsamt war. Inzwischen schwebte weiterhin das Lachen um mich, ohne dass es meinen planlosen Bemühungen gelang, ihm das Wohlwollen, das beinahe Zärtliche zu nehmen, was mir wehtat. Aber mir scheint, die Flut setzt ein, unser Schiff wird gleich fahren, der Tag geht gleich zur Neige. Schauen Sie, dort oben versammeln sich die Tauben. Sie drängen sich aneinander. Sie bewegen sich kaum und es dunkelt. Wollen wir schweigend diese etwas unheimliche Stunde auskosten, ne? Ich interessiere Sie. Zu gütig von Ihnen. Übrigens besteht jetzt die Möglichkeit, dass ich Sie wirklich interessiere. Bevor ich Ihnen jedoch erkläre, was Bußrichter sind, muss ich Ihnen von der Ausschweifung und vom Ungemach sprechen. Sind es vielleicht Frauenschreie? Sie täuschen sich, mein Lieber. Das Schiff fährt sogar ziemlich schnell. Aber die Säudersee ist ein totes Meer. Oder doch beinahe. Bei ihren flachen, im Dunst verschwindenden Ufern weiß man nicht, wo sie anfängt, wo sie aufhört. Darum finden wir nirgends einen festen Punkt, an dem wir unsere Geschwindigkeit abschätzen könnten. Wir fahren und alles bleibt unverändert. Das ist keine Schifffahrt, das ist Traum. Ich war, glaube ich, auf dem Weg des Ungemachs stehen geblieben. Ich sage Ihnen gleich, was das heißt. Nachdem ich mich vergeblich gewehrt, alle Trümpfe meiner Überheblichkeit ausgespielt hatte, beschloss ich, entmutigt durch die Nutzlosigkeit meiner Anstrengungen, mich aus der Gesellschaft der Menschen zurückzuziehen. Ah nein, ich habe nicht nach einer verlassenen Insel gesucht, es gibt keine mehr. Ich habe mich bloß zu den Frauen geflüchtet. Sie wissen ja, dass die Frauen keine Schwäche wirklich verdammen. Eher würden sie versuchen, unsere Kräfte zu demütigen oder zu untergraben. Darum ist die Frau nicht die Belohnung des Kriegers, sondern des Verbrechers. Sie ist sein Zufluchtsort, sein Port. Im Bett der Frau wird er am häufigsten verhaftet. Ist sie nicht das Einzige, was uns vom irdischen Paradies verbleibt? In meiner Ratlosigkeit suchte ich also eilends meinen naturgegebenen Hafen auf. Ich hielt freilich keine Reden mehr. Aus alter Gewohnheit spielte ich noch ein wenig, doch mangelte es mir an Erfindungsgabe. Mir scheint in der Tat, dass ich zu jener Zeit ein Bedürfnis nach Liebe verspürte. Ich überraschte mich oft dabei, wie ich eine Frage stellte, die ich als Mann von Erfahrung bisher stets vermieden hatte. Ich hörte mich fragen, liebst du mich? Sie wissen, dass man in einem solchen Fall gewöhnlich zurückfragt, und du? Wenn ich bejahte, war ich gebunden. Über meine wahren Gefühle hinaus. Wenn ich Nein zu sagen wagte, lief ich Gefahr, nicht mehr geliebt zu werden, und das ging mir nahe. Je mehr das Gefühl, von dem ich Ruhe erhofft hatte, dann gefährdet war, desto eindringlicher forderte ich es von meiner Freundin. So kam ich dazu, immer eindeutigere Beteuerungen abzugeben und von meinem Herzen ein immer umfassenderes Gefühl zu verlangen. Aber es fehlte mir an Übung. Über 30 Jahre lang hatte ich ausschließlich mich selbst geliebt. Wie konnte ich da hoffen, eine solche Gewohnheit abzulegen? Ich legte sie auch wirklich nicht ab und ließ es bei flüchtigen Ansätzen zur Leidenschaft bewenden. Der Versprechen gab ich immer mehr. Ich hatte zur gleichen Zeit mehr als eine Liebe, so wie ich ehedem mehr als eine Liebschaft gehabt hatte. Das brachte größeres Leid über die anderen als meine frühere, unbekümmerte Gleichgültigkeit. Kurzum, ich vermehrte die Last meiner Verfehlungen und die Zahl meiner Verirrungen noch. Das flößte mir ein solches Grauen vor der Liebe ein, dass ich jahrelang Melodien wie »Es muss was Wunderbares sein« oder »Isoldes Liebestod« nicht ohne Zähne knirschen hören konnte. Da versuchte ich in gewisser Hinsicht auf die Frauen zu verzichten und im Stand der Keuschheit zu leben. Eigentlich sollte ihre Freundschaft mir genügen. Sobald das Verlangen ausgeschaltet war, langweilten mich aber die Frauen über alles Erwarten. Und ganz offensichtlich langweilte ich sie ebenfalls. Kein Spiel, kein Theater mehr. Ich lebte ohne Zweifel in der Wahrheit, aber die Wahrheit, verehrter Freund, ist zum Sterben langweilig. Ich verzweifelte an der Liebe und an der Keuschheit. Da fiel mir endlich ein, dass ja noch die Ausschweifung übrig blieb. Oh, sie vermag die Liebe sehr gut zu ersetzen. Sie bringt das Lachen zum Verstummen, lässt Schweigen eintreten und verleiht vor allem Unsterblichkeit. Wenn man einen gewissen Grad hellsichtigen Rauschs erreicht hat, spät in der Nacht zwischen zwei Dirnen liegt und jeden Verlangens ledig ist, dann ist die Hoffnung keine Qual mehr. Der Geist herrscht über alle Zeiten und der Lebensschmerz ist auf immer vorbei. In gewissem Sinne hatte ich seit jeher in der Ausschweifung gelebt, da ich ja nie aufgehört hatte, nach Unsterblichkeit zu trachten. Der Alkohol und die Frauen haben mir, wie ich zugeben muss, die einzige Erleichterung gewährt, deren ich würdig war. Ich verrate Ihnen dieses Geheimnis, verehrter Freund, damit Sie nach Belieben von dem Rezept Gebrauch machen können. Dann werden Sie merken, dass die echte Ausschweifung befreit, weil sie keinerlei Verpflichtung schafft. Reden ist nicht unerlässlich. Was man hier sucht, kann man ohne Worte bekommen und oft sogar auch ohne Geld. Ach, lassen Sie mich ganz besonders den namenlosen und vergessenen Frauen huldigen, die mir damals geholfen haben. Selbst heute noch mischt sich in die Erinnerungen, die ich an sie bewahre, etwas wie Ehrerbietung. Endlich hätte ich in diesem glücklichen Lotterleben Frieden und Erlösung finden können, aber auch hier wieder wurde ich mir selbst zum Hindernis. Diesmal lag es an meiner Leber und an einer so furchtbaren Müdigkeit, dass ich sie heute noch nicht losgeworden bin. Da spielt man den Unsterblichen und nach ein paar Wochen weiß man nicht einmal mehr, ob man sich bis zum nächsten Tag zu schleppen vermag. Ich verzichtete also auf meine nächtlichen Heldentaten und der einzige Gewinn dieser Erfahrung bestand darin, dass ich weniger am Leben litt. Die Müdigkeit, die an meinem Körper fraß, hatte gleichzeitig auch viele empfindliche Stellen ausgebrannt. Jeder Exzess setzte die Lebenskraft herab und somit auch das Leiden. Die Ausschweifung ist entgegen der allgemeinen Meinung keine Raserei, sondern nur ein langer Schlaf. Keine Gemütsbewegung mehr. Es ist indessen beachtenswert, dass man mir meine nächtlichen Ausschweifungen weniger übel nahm als meine Hetzworte. Meine Kunden verkrümelten sich. Hin und wieder plädierte ich noch, manchmal sogar gut, wenn ich vergaß, dass ich nicht mehr an meine Worte glaubte. Meine eigene Stimme riss mich mit und ich ließ mich tragen. Ohne wie früher wahrhaft zu schweben, erhob ich mich doch ein wenig über den Erdboden, gewissermaßen im Tiefflug. Außerhalb meines Berufs endlich verkehrte ich mit wenig Menschen und unterhielt mühsam eine oder zwei ausgetragene Liebschaften. Es kam sogar vor, dass ich ohne Verlangen zu spüren einen Abend in reiner Freundschaft verbrachte. Nur dass ich mich jetzt mit der Langeweile abgefunden hatte und kaum auf das hörte, was man mir erzählte. Ich setzte ein bisschen Fett an und durfte endlich glauben, die Krise sei überstanden. Nun musste ich nur noch alt werden. Und doch, im Verlauf einer Reise, die ich mit einer Freundin unternahm, befand ich mich an Bord eines Ozeandampfers. Plötzlich gewahrte ich in der Ferne auf der eisengrauen See einen schwarzen Punkt. Sofort wendete ich die Augen ab und mein Herz begann heftig zu klopfen. Als ich mich zwang, wieder hinzuschauen, war der schwarze Punkt verschwunden. Ich wollte eben zu schreien beginnen, sinnlos um Hilfe zu rufen, als ich ihn wieder erblickte. Es handelte sich um einen Haufen Abfälle, wie sie gewöhnlich im Kielwasser der großen Schiffe schwimmen. Da merkte ich, ohne mich aufzulehnen, wie man sich mit einem Gedanken abfindet, dessen Wahrheit man seit langem erkannt hat, dass jener Schrei, der Jahre zuvor in meinem Rücken auf der Seine ertönte, aus dem Fluss in den Ärmelkanal getrieben war und nicht aufgehört hatte. Ich wusste auch, dass er weiterhin auf Meeren und Strömen auf mich warten würde. Sagen Sie, sind wir nicht auch hier noch auf dem Wasser? Auf dem flachen, einförmigen, endlosen Wasser, dessen Grenzen mit denen der Erde verfließen? Wie können wir wähnen, bald in Amsterdam zu sein? Horchen Sie! Hören Sie das Kreischen der unsichtbaren Seemöwen? Wenn Ihr Schrei uns gilt, wozu rufen Sie uns auf? Schluss mit dem glorreichen Leben, Schluss aber auch mit dem Toben und sich aufbäumen. Ich musste mich unterwerfen und meine Schuldhaftigkeit eingestehen. Ich musste im Ungemach leben. Aber richtig, Sie wissen ja nicht, dass man im Mittelalter das unterste Verlies Ungemach nannte. Gewöhnlich wurde man auf Lebenszeit darin vergessen. Die Zelle unterschied sich von den übrigen durch ihre ausgetüftelten Maße, denn sie war zu wenig hoch, als dass man aufrecht darin hätte stehen, aber auch zu wenig breit, als dass man sich hätte hinlegen können. Man musste sein Glück im Winkel suchen und diagonal leben. Der Schlaf war ein Fallen, das Wachen ein Kauern. In dieser so ganz einfachen Erfindung steckte Genie, mein Lieber. Und ich wähle das Wort mit Bedacht. Durch den unveränderlichen Zwang, der seinen Körper steif werden ließ, erfuhr der Verurteilte jeden Tag neu, dass er schuldig war. Und dass die Unschuld darin besteht, fröhlich seine Glieder recken zu dürfen. Wir können übrigens von keinem sicher sagen, er sei unschuldig. Wenn wir ohne Fehl zu gehen behaupten dürfen, dass alle schuldig sind. Jeder Mensch zeugt vom Verbrechen aller anderen. Das ist mein Glaube und meine Hoffnung. Ich will Ihnen ein großes Geheimnis verraten, mein Lieber. Warten Sie nicht auf das jüngste Gericht. Es findet alle Tage statt. Nein, mir fehlt nichts. Ich fröstel bloß ein wenig in dieser vermaledeiten Feuchtigkeit. Ja, wir sind angekommen. So. Bitte nach Ihnen. Aber gehen Sie nicht gleich ins Hotel. Begleiten Sie mich doch noch ein Stück. Ich bin noch nicht am Ende. Ich muss weitermachen. Weitermachen, das ist das Schwierige. Wissen Sie zum Beispiel, warum man ihn gekreuzigt hat? Ihn, an den Sie jetzt vielleicht denken. Nun, dafür gibt's eine Menge Gründe. Es fehlt nie an Gründen, einen Menschen umzubringen. Im Gegenteil, es ist unmöglich, sein Weiterleben zu rechtfertigen. Darum findet das Verbrechen immer Anwälte und die Unschuld nur bisweilen. Aber abgesehen von all den Gründen, die man uns 2000 Jahre lang so eingehend erläutert hat, gab es für dieses furchtbare Sterben noch einen weiteren, mächtigen Grund. Und ich weiß nicht, warum man ihn so sorgfältig verbirgt. Er selber wusste, dass er nicht ganz unschuldig war. Das ist der wahre Grund. Wenn er auch nicht die Last der Sünde trug, deren man ihn anklagte, so hat er doch andere begangen. Ob er auch selbst nicht wusste, welche. Wusste er es übrigens wirklich nicht? Schließlich und endlich befand er sich an der Quelle. Er hatte bestimmt von einem gewissen Mord der unschuldigen Kinder gehört. Die Kinder Judäas, die hingemetzelt wurden, während seine Eltern ihn in Sicherheit brachten. Warum waren sie gestorben, wenn nicht seinetwegen? Er hat es nicht gewollt, gewiss. Diese bluttriefenden Soldaten, diese zerstückelten Kinder flößten ihm Grauen ein. Aber ich bin überzeugt, dass er so, wie er war, sie nicht vergessen konnte. Und verriet die Traurigkeit, die man in all seinem Tun ahnt, nicht die unheilbare Schwermut dessen, der jede Nacht Rahels Stimme hörte, wie sie ihre Kleinen beweinte und jeden Trost zurückwies? Die Klage erhob sich in die Nacht. Rahel rief nach ihren seinetwegen getöteten Kindern. Und er lebte. Als Wissender, dem nichts Menschliches fremd war, ach, wer hätte geglaubt, dass das Verbrechen nicht so sehr darin besteht, Sterben zu bringen, als darin nicht selbst zu sterben. Wer sich Tag und Nacht seinem unschuldigen Verbrechen gegenübergestellt sah, vermochte er nicht mehr, sich aufrecht zu erhalten und weiterzumachen. Es war besser, ein Ende zu setzen, sich nicht zu wehren, zu sterben, um nicht mehr als einziger leben zu müssen. Und um anderswo hinzugehen, dorthin, wo er vielleicht Beistand finden würde. Er hat den Beistand nicht gefunden. Er hat sich darüber beklagt und um das Maß voll zu machen, hat man ihn zensuriert. Ja, ich glaube, es war der dritte Evangelist, der als erster seine Klage ausstrich. Warum hast du mich verlassen? Das war ein aufrührerischer Schrei, nicht wahr? Darum her mit der Schere! Es gab eine Zeit, da ich keine Minute wusste, wie ich die nächstfolgende erreichen sollte. Ja, man kann auf dieser Welt Krieg führen, Liebe äffen, seine Nächsten martern, sich in den Zeitungen großtun oder einfach beim Stricken wieder seine Nachbarn Übles reden, aber in gewissen Fällen ist das Weitermachen. Das bloße Weitermachen. Etwas Übermenschliches. Und er war kein Übermensch. Das dürfen Sie mir glauben. Er hat seine Todesangst herausgeschrien. Und darum liebe ich ihn, meinen Freund, der da starb. Mit der Frage auf den Lippen. Das Unglück besteht darin, dass er uns allein gelassen hat. Auf dass wir weitermachen, was auch geschehe. Selbst wenn wir im Ungemach hausen. Natürlich hat man versucht, seinen Tod als Krücke zu gebrauchen. Im Grunde genommen war es ein Geniestreich, uns zu sagen, ihr seid nicht gerade ansehnlich, das ist unbestreitbar. Nun, wir wollen das nicht im Einzelnen untersuchen, das werden wir alles in einem Aufwaschen auf dem Kreuz erledigen. Aber jetzt klettern zu viele Leute bloß aufs Kreuz, damit man sie aus größerer Entfernung sieht. Selbst wenn sie zu diesem Zweck einen, der sich schon lange dort befindet, ein bisschen mit Füßen treten müssen. Sie richten, richten in seinem Namen. Er sagte voll Milde zur Ehebrecherin, so verdamme ich dich auch nicht. Das stört sie nicht. Sie verdammen, sie sprechen niemand los. Man kann fürwahr nicht behaupten, es gebe kein Mitleid mehr, um Himmels Willen. Nein, wir hören ja nicht auf, davon zu reden. Nur spricht man niemand mehr frei. Auf der toten Unschuld wimmelt es von Richtern aller Rassen, denen Christi und denen des Antichrist, die sich übrigens nicht voneinander unterscheiden, dass sie sich im Ungemach geeint haben. Denn man darf nicht allein den Christen alle Schuld zuschieben, die anderen sind genauso gut dabei. Wissen Sie, was aus dem Haus geworden ist, das Descartes in dieser Stadt bewohnte? Ein Irrenhaus. Ja, der Wahnsinn hat alle erfasst. Und die Verfolgung ebenfalls. Auch wir sind natürlich gezwungen, mitzutun. Also, da wir denn alle Richter sind, sind wir alle voreinander schuldig. Jeder auf seine hässliche Menschenart ein Christus. Einer um den anderen ans Kreuz geschlagen und da sterbend mit der Frage auf den Lippen. Wir wären es wenigstens, wenn ich, Clement, nicht den Ausweg gefunden hätte. Die einzige Lösung, kurzum, die Wahrheit. Nein. Ich höre schon auf, verehrter Freund. Seien Sie unbesorgt. Ich verabschiede mich jetzt übrigens, ich wohne um die Ecke. In der Einsamkeit und noch dazu, wenn man müde ist, hält man sich nun einmal gerne für einen Propheten. Prophet für klägliche Zeiten, von Fieber und Alkohol geschüttelt. Aber wer einem Gesetz anhängt, fürchtet das Gericht nicht, denn es stellt ihn in eine Ordnung, an die er glaubt. Die Zahl der Propheten und Quacksalber schwillt an. Sie sputen sich, mit einem guten Gesetz oder einer untadeligen Organisation anzukommen, ehe die Erde leer ist. Ich bin zum Glück angekommen. Ich bin das Ende und der Anfang. Ich verkünde das Gesetz. Kurz, ich bin Bußrichter. Ja. Morgen werde ich Ihnen sagen, worin dieser schöne Beruf besteht. Übermorgen fahren Sie weg. Wir haben also wenig Zeit. Besuchen Sie mich doch zu Hause, wenn Sie mögen. Sie müssen dreimal läuten. Sie kehren nach Paris zurück. Paris ist fern, Paris ist schön. Ich habe es nicht vergessen. Ich erinnere mich an seine Dämmerstunden. Ungefähr zur gleichen Jahreszeit wie jetzt. Trocken und knisternd senkt sich der Abend über die rauchblauen Dächer. Dumpf grollt die Stadt, die Seine scheint aufwärts zu fließen. Ach, mein Freund, wissen Sie, was es heißt, einsam in der großen Stadt umherzuirren? Wissen Sie, was das heißt? Mir äußerst unangenehm. Sie im Bett zu empfangen. Nichts Schlimmes. Ein wenig Fieber, das ich mit Schnaps behandle. Nehmen Sie doch bitte Platz. Sie schauen sich in meinem Zimmer um. Kahl ist es allerdings. Doch sauber. Ein Vermeer ohne Möbel und Kochtöpfe. Auch ohne Bücher, ich habe seit langem aufgehört zu lesen. Früher war mein Haus halb voll von halb gelesenen Büchern. Das ist ebenso widerlich wie die Unart jener Leute, die eine Gänseleberpastete anknabbern und den Rest wegwerfen. Ich liebe übrigens nur mehr Bekenntnisbücher. Doch die Verfasser solcher Beichten schreiben in erster Linie, um nicht zu beichten. Um nichts von dem zu sagen, was sie wissen. Gerade wenn sie tun, als wollten sie jetzt mit der Sprache herausrücken, gilt es, auf der Hut zu sein. Dann fängt nämlich die Schönfärberei an. Oh, die Tür. Haben Sie sie auch richtig geschlossen? Schauen Sie doch bitte nach. Verzeihen Sie, ich habe einen Riegelkomplex. Im Augenblick des Einschlafens kann ich mich nie erinnern, ob ich den Riegel vorgeschoben habe. Jeden Abend muss ich nochmals aufstehen, um nachzusehen. Ich habe es Ihnen ja schon gesagt, es gibt keine Gewissheit. Glauben Sie indessen nicht, diese Riegelangst sei ein Zittern um Besitz. Heute besitze ich nebenbei gesagt nichts mehr. Ich bin daher nicht für meine Sicherheit besorgt, sondern für mich selbst und meine geistige Frische. Außerdem lege ich Wert darauf, sorgsam den Zugang zu dem kleinen, in sich selbst geschlossenen Reich zu versperren, in dem ich Richter bin. Da wir schon davon sprechen, öffnen Sie doch bitte jenen Wandschrank. Ja? Schauen Sie das Bild ruhig an. Erkennen Sie es nicht? Es sind die unbestechlichen Richter. Wenn Sie die Zeitung lesen, müssten Sie sich an den 1934 in Gent begangenen Diebstahl erinnern, als aus der Kathedrale von Saint-Bavaux eine Tafel des Agnus Dei, des berühmten Altarbilds von Van Eyck, entwendet wurde. Diese Tafel hieß »Die unbestechlichen Richter« und stellte Richter dar, die sich zu Pferd aufgemacht haben, um das heilige Tier anzubeten. Man hat sie durch eine ausgezeichnete Kopie ersetzt, denn das Original blieb unauffindbar. Nun, hier ist es. Nein, ich war nicht daran beteiligt. Ein Stammgast von Mexico City hat es eines Abends im Rausch um eine Flasche Fusel dem Gorilla verkauft. Später hat der Gorilla es mir auf meine Bitte hier in Verwahrung gegeben. Warum ich das Bild nicht zurückerstattet habe? Schau, schau, schau. Sie entwickeln ja Polizeiinstinkte. Nun, ich will Ihnen sagen, was ich dem Untersuchungsrichter antworten würde, wenn bloß endlich einer auf den Gedanken verfiele, das Bild könnte in meinem Zimmer gelandet sein. Erstens würde ich sagen, weil es nicht mir gehört, sondern dem Wirt in Mexico City, der es mindestens so sehr verdient wie der Erzbischof von Gent. Zweitens, weil unter den Leuten, die vor dem Agnus Dei vorbeidefilieren, keiner die Kopie vom Original zu unterscheiden vermöchte und infolgedessen niemand durch meine Schuld zu Schaden kommt. Drittens, weil ich auf diese Weise allen überlegen bin. Falsche Richter werden der Welt zur Bewunderung vorgeführt und ich bin der Einzige, der die Echten kennt. Viertens, weil diese Richter unterwegs sind zum Lamm. Es kein Lamm und keine Unschuld mehr gibt und der geschickte Räuber, der die Tafel stahl, daher ein Werkzeug der unbekannten Gerechtigkeit war, der man nicht ins Handwerk pfuschen soll. Und letztlich, weil wir dadurch mit der Ordnung der Dinge in Einklang kommen. Die Gerechtigkeit ist endgültig von der Unschuld getrennt. Die eine im Wandschrank, die andere am Kreuz. Und ich habe freie Hand, um nach Gutdünken zu schalten und zu walten. Ich kann mit gutem Gewissen den schwierigen Beruf eines Bußrichters ausüben. Und den Ihnen zu erläutern, es jetzt, da Sie ja gleich wegfahren, höchste Zeit ist. Gestatten Sie, dass ich mich zuerst noch etwas aufrichte, um leichter atmen zu können. Ach, wie müde ich bin. Setzen Sie bitte meine Richter wieder hinter Schloss und Riegel. Danke. Den Beruf eines Bußrichters übe ich auch im gegenwärtigen Augenblick aus. Glauben Sie ja nicht, ich habe Ihnen bloß zum Vergnügen 5 Tage lang so ausführliche Reden gehalten. Ich habe früher genug leeres Stroh gedroschen. Jetzt verfolgen meine Worte einen Zweck. Natürlich zielen Sie darauf ab, das Lachen zum Verstummen zu bringen und mich persönlich dem Urteil zu entziehen, obwohl es anscheinend keinen Ausweg gibt. Denn besteht das große Hindernis, das es uns unmöglich macht, ihm zu entgehen, nicht gerade darin, dass wir die Ersten sind, uns zu verurteilen? Darum muss man als Erstes die Verurteilung unterschiedslos auf alle ausdehnen, um sie dadurch bereits zu verwässern. In der Philosophie wie in der Politik bin ich somit Anhänger einer jeden Theorie, die dem Menschen die Unschuld abspricht und einer jeden Praxis, die ihn als Schuldigen behandelt. Mein Lieber, Sie sehen in mir einen aufgeklärten Befürworter der Knechtschaft. Denn ohne sie gibt es keine endgültige Lösung. Das habe ich sehr bald begriffen. Früher führte ich ständig die Freiheit im Munde. Beim Frühstück strich ich sie mir aufs Butterbrot. Ich lutschte den ganzen Tag an ihr herum und schenkte der Welt einen köstlich mit Freiheit erfrischten Atem. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich wusste nicht, dass die Freiheit keine Belohnung ist und auch kein Orden, den man mit Sekt feiert. Oh nein, oh nein, eine Plage ist sie im Gegenteil. Ein sehr einsamer und erschöpfender Langlauf. Am Ende jeder Freiheit steht ein Urteilsspruch. Darum ist die Freiheit zu schwer zu tragen. Besonders wenn man Fieber oder Kummer oder niemand lieb hat. Auf den Brücken von Paris habe ich erfahren müssen, dass auch ich mich vor der Freiheit fürchtete. Ach, öffnen Sie doch bitte das Fenster ein wenig. Es herrscht eine unerträgliche Hitze in diesem Zimmer. Ach, nicht so weit, nicht so weit, denn gleichzeitig friert mich auch. Ja, meine Idee ist sowohl einfach als auch reich an Möglichkeiten. Ich habe entdeckt, dass wir wie Kopernikus den Gedankengang umkehren mussten, um den Sieg davonzutragen. Da es unmöglich war, die anderen zu verurteilen, ohne sich selbst allzugleich mitzurichten, musste man sich selbst mit Anklagen überhäufen, um das Recht zu erlangen, die anderen zu richten. Da jeder Richter eines Tages zum Büßer wird, musste man einfach den umgekehrten Weg einschlagen und den Beruf des Büßers ergreifen, um eines Tages zum Richter werden zu können. Leuchtet Ihnen das ein? Schön. Um mich jedoch ganz deutlich zu erklären, will ich Ihnen verraten, wie ich vorgehe. Als erstes schloss ich meine Anwaltspraxis, verließ Paris und ging auf Reis. Ich suchte mich unter einem angenommenen Namen in irgendeiner Stadt niederzulassen, wo ich mit einer zahlreichen Kundschaft rechnen durfte. Ich habe meine Praxis in einer Kneipe des Matrosenviertels eingerichtet. So übe ich denn seit einiger Zeit in Mexico City meinen nützlichen Beruf aus. Wie Sie aus eigener Erfahrung wissen, besteht er in erster Linie darin, so oft es nur angeht, der öffentlichen Beichte obzuliegen. Ich klage mich also an. Und zwar recht ausgiebig. Ich vermenge die eigenen Belange mit dem, was die anderen betrifft. Ich stelle die gemeinsamen Züge heraus, die gemeinsamen Erfahrungen auch, die wir erlitten, die Schwächen, die wir teilen, den guten Ton. Mit einem Wort den Mann von heute, wie er in mir und in den anderen sein Unwesen treibt. Mit diesen Zutaten fabriziere ich ein Jedermann und Niemand ähnliches Porträt. Wenn das Bild fertig ist, so wie heute Abend, zeige ich es voll schmerzlicher Betrübnis vor. So bin ich leider. Die Anklagerede ist zu Ende, aber im selben Augenblick wird das den Mitmenschen vorgehaltene Porträt zum Spiegel. Mit Asche bedeckt, Haar um Haar ausraufend, das Gesicht von Fingernägeln zerkratzt, aber mit durchdringendem Blick. So stehe ich vor der ganzen Menschheit und rekapituliere meine Schmach und Schande, ohne dabei den erzielten Effekt aus den Augen zu verlieren, und sage, ich war der Gemeinste unter den Gemeinen. Dann gleite ich unmerklich in meiner Rede vom Ich zum Wir. Bin ich erst beim So sind wir angelangt, ist das Spiel gewonnen und ich kann Ihnen die Leviten lesen. Ich bin wie Sie alle, gewiss. Wir rudern alle auf derselben Galeere. Sie dürfen gewiss sein, dass ich Ihre eigene Beichte mit einem tiefen Gefühl der Brüderlichkeit anhören werde. Lachen Sie nicht. Sie sind wirklich ein schwieriger Kunde. Das habe ich auf den ersten Blick gemerkt. Aber es ist ganz unvermeidlich, dass es auch mit Ihnen so weit kommen wird. Die meisten anderen sind eher sentimental als intelligent. Man hat sie nur aus der Fassung gebracht. Was Sie betrifft, nun, Sie sind nicht nur intelligent, Sie scheinen zudem ganz gut geeicht zu sein. Dessen ungeachtet werden Sie mir zugeben, dass Sie heute weniger mit sich zufrieden sind als vor 5 Tagen. Oder? Ich werde nunmehr darauf warten, dass Sie mir schreiben oder wieder zu mir kommen. Wenn ich es mir gut überlege, hatte ich übrigens Unrecht, Ihnen zu sagen, das Wesentliche sei, dem Urteil zu entgehen. Das einzig Wesentliche ist, sich alles erlauben zu dürfen. Selbst wenn man dafür von Zeit zu Zeit mit lauten Trommeln seine eigene Nichtswürdigkeit verkünden muss. Jetzt endlich herrsche ich, und zwar für immer. Noch einmal habe ich einen Gipfel gefunden, den zu erklimmen ich der Einzige bin und von dem aus ich alle Welt richten kann. Ich will also in Mexico City Ihrer Huldigung harren. Gleichgültig, wie lange sie auf sich warten lässt. Nehmen Sie doch die Decke weg, ich kann kaum atmen. Sie kommen bestimmt, nicht wahr? Ich will Sie sogar in die Einzelheiten meiner Technik einweihen, denn ich habe so eine Art Zuneigung zu Ihnen gefasst. Sie werden sehen, wie ich meinen Schäflein Nächte und Nächte lang beibringe, dass sie alle infam sind. Gleich heute Abend will ich übrigens wieder damit anfangen. Ich kann es einfach nicht entbehren. Genauso wenig wie jene erhebenden Augenblicke, da einer von Ihnen, nicht zuletzt dank dem Alkohol, zusammenbricht und sich an die Brust schlägt. Dann wachse ich, mein Lieber. Wachse ins Unermessliche. Dann atme ich frei. Ich stehe auf der Höhe des Berges. Und zu meinen Füßen breitet sich die Ebene. Ich fürchte, meine Gefühle sind mir durchgegangen. Aber meinen Sie ja nicht, es seien Tränen. Es kommt vor, dass man nicht mehr aus noch ein weiß. Und an den offenkundigsten Tatsachen zweifelt. Selbst wenn man die Geheimnisse eines mühelosen Lebens entdeckt hat. Natürlich ist meine Lösung nicht ganz ideal. Aber wenn man sein eigenes Leben nicht liebt und weiß, dass man ein anderes anfangen muss, bleibt einem ja keine Wahl, nicht wahr? Was tun, um ein anderer zu werden? Unmöglich. Dann müsste man schon niemand mehr sein, sich für irgendjemand selbst vergessen. Wenigstens ein einziges Mal. Aber wie? Tadeln Sie mich nicht so hart. Ich gleiche jenem alten Bettler, der eines Tages in einem Café meine Hand nicht loslassen wollte. Ach, wissen Sie, Monsieur, sagte er, man ist ja nicht eigentlich ein schlechter Mensch, aber man verliert das Licht. So ist es. Wir haben das Licht verloren. die Morgenröte, die heilige Unschuld dessen, der sich selbst vergibt. Schauen Sie bloß, es schneit. Oh, ich muss hinaus. Das schlafende Amsterdam in der Weiße der Nacht. Die Kanäle wie dunkle Jade unter den verschneiten Brücken. Die menschenleeren Straßen, mein lautloser Schritt. Die flüchtige Reinheit vor dem morgigen Kot. Sehen Sie die riesigen Flocken, die zerzaust an den Fensterscheiben zerklatschen? Das sind die Tauben. Kein Zweifel. Hoffen wir, dass sie die frohe Botschaft bringen. Trauen Sie übrigens meinen rührseligen Anwandlungen nicht zu sehr. So wenig wie meinen wilden Wahnreden. Beide verfolgen eine Absicht. So werde ich jetzt gleich erfahren, sobald Sie von sich selbst zu sprechen beginnen, ob eines der Ziele meiner atemraubenden Beichte erreicht ist. Ich hoffe nämlich immer, dass einer meiner Gesprächspartner sich einmal als Polizist entpuppt und mich für den Diebstahl der unbestechlichen Richter verhaften wird. Sonst, Sie verstehen, gibt es keine Möglichkeit, mich festzunehmen. Dieser Diebstahl jedoch fällt unter die Bestimmungen des Strafgesetzbuches. Und ich habe nichts unterlassen, um mich zum Mitschuldigen zu machen. Ich bin der Hehler dieses Bildes und zeige es vor, so oft ich nur kann. Angenommen, Sie verhaften mich, das wäre schon ein guter Anfang. Vielleicht würde man sich dann auch mit allem Übrigen befassen und mich beispielsweise enthaupten. Ich aber hätte keine Angst mehr vor dem Sterben und wäre gerettet. Dann würden Sie meinen noch lebenswarmen Kopf über das versammelte Volk erheben, auf das es sich in ihm erkenne und ich es abermals beispielhaft beherrsche. So wäre denn alles vollbracht. Ich hätte meine Laufbahn als falscher Prophet, der in der Wüste ruft und sich weigert, sie zu verlassen, sang- und klanglos beendet. Aber natürlich sind Sie nicht von der Polizei. Das wäre viel zu einfach. Wie bitte? Irgendwie habe ich es geahnt. Die seltsame Zuneigung, die ich für Sie empfand, hatte demnach Ihren Sinn. Sie üben in Paris den schönen Beruf eines Anwalts aus. Ich spürte genau, dass wir beide einer Art sind. Denn sind wir uns nicht alle gleich, die wir unablässig reden? Und zwar ins Leere, die wir Tag für Tag die gleichen Fragen vorgelegt bekommen, obwohl wir die Antwort im Voraus kennen? So erzählen Sie mir doch bitte, was Ihnen eines Abends am Ufer der Seine widerfahren ist. Und wie Sie es fertiggebracht haben, Ihr Leben nie aufs Spiel zu setzen. Sprechen Sie selbst die Worte aus, die seit Jahren nicht aufgehört haben, in meinen Nächten zu widerhallen und die ich letztlich durch Ihren Mund sprechen will. O Mädchen, stürze dich nochmals ins Wasser, damit ich ein zweites Mal Gelegenheit habe, uns beide zu retten. Ein zweites Mal. Welch ein Leichtsinn. Stellen Sie sich doch vor, lieber Herr Kollege, man nähme uns beim Wort. Dann müssten wir ja springen. Brrr, das Wasser ist so kalt. Aber keine Bange. Jetzt ist es zu spät. Immer wird es zu spät sein. Zum Glück. Sie hörten Der Fall von Albert Camus. Übersetzung Guido Meister. Funkbearbeitung Marcel Wall. Sprecher Gerd Westphal. Regie Ludwig Krämer. Unser Tipp für den kommenden Sonntag: eine amüsante und etwas verrückte Geschichte. Wann begegnen ein Reiter und ein Radfahrer, die in Paris gestartet sind und nach Tonnerre wollen, dem Güterzug, der in entgegengesetzter Richtung fährt? Die Rechenaufgabe von Jacques Perret und Jean Forest am 22. Juli um 18.30 Uhr.